Kundgabe 4859. Empfangen durch Bertha Dudde am 15.03.1950. Lehren im Zwang. Liebe im freien Willen. In Klammern katholisch. Ich will euch kein Gebot geben. Nur raten will ich euch, was ihr für eure Seele tun sollet. Denn auch meine Liebelehre ist kein Gebot. Weil die Liebe aus freiem Willen geübt werden muss, soll sie euch Erfolg eintragen. Ein Liebeswerk setzt auch die Liebe im Herzen des Menschen voraus. Das Werk allein kann rein mechanisch ausgeführt werden und wird dann auch entsprechend bewertet. Niemals sage ich zu euch, ihr müsst, sondern stets, ihr sollt. Ein Zwang ist ein Gesetz, dessen Nichterfüllen Strafe nach sich zieht. Ich aber strafe euch nicht, so ihr das Gesetz der Liebe übertretet, weil dieses wohl an sich ein Gesetz ist, das heißt, meiner ewigen Ordnung angepasst. Ich aber als Gesetzgeber, der in sich die Liebe selbst ist, euch nicht in Strafe nehme, da dies meiner Liebe widerspricht. Ich kann euch nur warnen, ohne Liebe zu leben, also euch raten, euch selbst zur Liebe zu formen, um Seligkeit genießen zu können, die ihr ohne die Liebe niemals empfindet. Was ihr als Gebot befolget, trägt euch indes keine Seligkeit ein. Also bin ich auch ein Gegner jeglichen Zwanges, da die Freiheit das Anrecht des Wesens ist, das aus mir hervorgegangen ist. Zwar wende auch ich den Zwang an im Stadium des Wesens vor der Menschwerdung, doch dieser Zwang geht aus der Liebe hervor, die anders euch nicht zurückgewinnen könnte, die anders euch nicht die Freiheit verschaffen kann, als durch Zwang, euch aber unbewusst. Im Stadium des Menschen aber ist euch jeder Zwangszustand bewusst. Wird euch der freie Wille beschnitten, so verstößt das gegen meine ewige Ordnung, da ich euch den freien Willen gegeben habe, den ihr nach eigenem Gutdünken nützen könnet und sollet. Und nun urteilet selbst, wer gegen meine ewige Ordnung verstößt. Urteilet, indem ihr aufmerket, wo Zwang die Menschen bestimmt zu ihrem Lebenswandel. Ich kann den Zwang als geistiges Erziehungsmittel nicht gutheißen, denn im Zwang wird kein Mensch zur Höhe streben. Wo also Zwang angewendet wird zur geistigen Entwicklung, dort werdet ihr wieder göttliches Wirken erkennen können. Und Zwang ist überall dort, wo eine Strafe angedroht oder ein Lohn versprochen wird. Denn beides sind Druckmittel, die den Menschen bestimmen sollen zu seiner Lebensführung. Und Zwang ist überall da, wo sich Organisationen bilden, die ihre Mitglieder durch Maßnahmen zu fesseln suchen, sie also unfrei machen in ihrem Denken und Handeln. Zwang ist auch dort, wo nicht geduldet wird, dass sich die Menschen Kenntnis verschaffen anderen Ortes, dass sie also frei aus sich herausforschen und zur Wahrheit zu gelangen suchen. Jede Unfreiheit des menschlichen Willens ist nicht nach meinem Willen, denn wofür sich der Mensch dereinst verantworten muss, das setzt auch seine Willensfreiheit voraus. Wo immer die Menschen zu ihrem Lebenswandel verpflichtet werden, durch Gebote oder Drohungen jeglicher Art, dort wird nicht mein Wille vertreten, sondern der Wille dessen, der mein Gegner und also euer Feind ist, wenngleich mein Name im Munde geführt wird. Denn aus der Unfreimachung des Willens gehen zahllose Irrlehren und zahllose Vergehen gegen meinen Willen hervor. Es darf niemals der Wille eines Menschen als so unfehlbar recht gerichtet gelten, dass Tausende von Menschen blindlings ihm folgen und ihren Willen selbst nicht gebrauchen oder wieder ihren Willen zu denken und zu handeln gezwungen werden. Selbst meine reine, von oben euch zugeleitete Lehre darf nicht zwangsmäßig den Menschen zugeführt werden, sondern frei aus sich heraus sollen sie sich dafür oder dagegen entscheiden. Wie viel weniger aber eine Lehre, die nicht mehr so unverbildet ist, wie ich selbst sie auf Erden gepredigt habe. Immer muss den Menschen die Pflicht und auch das Recht zugebilligt werden, von Mitmenschen ihnen zugeleitetes Geistesgut zu prüfen und zu beurteilen. Und so die reine Lehre gepredigt wird, soll dies in Liebe geschehen. Und die innere Überzeugung wird den Lehrenden dann die rechten Worte finden lassen, den Mitmenschen dafür zu gewinnen. Doch jeglicher Zwang soll unterbleiben. Der Mensch, der glaubenswillig ist und mich sucht, der erkennt mich auch und kann überzeugt glauben. Er wird dann auch aus eigenem Antrieb die Liebe üben, doch nicht mehr aus Pflicht, sondern aus Liebe zu mir, an den er glaubt. Zwang ertötet die Liebe, und jedes Werk der Liebe ist dann nur eine mechanische Ausübung, die von mir nicht gewertet werden kann. Du sollst lieben, weil jeglicher Aufstieg die Liebe zur Bedingung macht. Doch wirst du nicht gezwungen. Du kannst auch dazu nicht gezwungen werden, weil dann die Liebe nicht Liebe wäre. Bedenket dies wohl und dann erkennet, welch Irrtum das Verbreiten meiner Liebelehre ist auf dem Wege konfessioneller Bestimmungen. Alles, was der Mensch tut zur Erlangung des ewigen Lebens, setzt Willensfreiheit voraus. Also darf ihm kein Gebot gegeben werden, dessen Erfüllung mit Lohnverheißung oder Strafandrohung erzwungen wird. Er soll nur belehrt werden über mein Gebot der Liebe, das allein bedeutungsvoll ist und von dessen Erfüllen das ewige Leben abhängt. Amen.